Am 25. Dezember fand im Frauenkulturhaus in Pyongyang die zentrale Gedenkveranstaltung zum 90. Jahrestag der Bildung der antijapanischen Frauengesellschaft statt. Daran beteiligten sich Yang Hyung-sof, stellvertretender Vorsitzender des Präsidiums der obersten Hauptversammlung der DEVJK, die Funktionäre der betreffenden Bereiche und den leitenden Mitarbeiterinnen und Mitglieder des Frauenbundes. Auf der Veranstaltung betonte die Referentin Genosse Kim Il-sung, der Frau Kang Ban-sook bei ihrer revolutionären Tätigkeit geholfen habe dafür gesorgt, dass sie am 26. Dezember zu C15, 1926, die antijapanische Frauengesellschaft, eine Massenorganisation der Frauen Koreas, gebildet habe. Die Gründung der antijapanischen Frauengesellschaft sei eine feierliche Erklärung gewesen, dass die koreanische Frauenbewegung unter der Leitung von Kim Il-sung in eine neue, siegreiche Entwicklungsphase eingetreten sei. Es sei auch ein großes Ereignis gewesen, das von epochaler Bedeutung für die Entwicklung der Frauenbewegung und das gesellschaftliche und politische Leben der Frauen sei. In die ruhmreiche Geschichte der koreanischen Frauenbewegung seien die großen Verdienste der Frau Kang Ban-sook, herausragende Führerin der Frauenbewegung Koreas, und der antijapanischen Heldin Kim Jong-suk glänzend eingegangen. Genosse Kim Jong-il habe die Ideen und Verdienste von Genossin Kim Il-sung um die koreanische Frauenbewegung standhaft verteidigt und glorifiziert und diese Bewegung auf eine neue hohe Stufe entwickelt. Die Politik von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il für die Wertschätzung und Achtung der Frauen werde heute dank der weisen Führung von Genossen Kim Jong-un glänzend fortgesetzt. Alle Frauen und Mitglieder des Frauenbundes sollten unter Leitung vom verehrten obersten Führer Kim Jong-un das Banner für die Umgestaltung der ganzen Gesellschaft getreu dem Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus hochhalten und die Traditionen und Geschichte der eigenständigen koreanischen Frauenbewegung weiter glorifizieren und im Kampf für die Vollendung der koreanischen revolutionären Sache ihrer Verantwortung und Mission gerecht werden.